Kapitel 1. Falsche Fährten. Statt wir sind das Volk, skandierten sie nun, wir sind ein Volk. Millionen aus Ost und West haben den Schlachtruf skandiert, der aus der Tiefe der Herzen kam. Wir sind ein Volk. Längst waren die Rufe auf den Straßen von wir sind das Volk in wir sind ein Volk übergegangen. Wir sind ein Volk. Eine kleine Auswahl unzähliger Artikel und Veröffentlichungen zum Herbst 89. In den Tonarchiven ist der Ruf so dokumentiert. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Kein Zweifel auch an Ort und Zeitpunkt des Rufes. Lothar de Maizière in einer Rede zum 10. Jahrestag der Deutschen Einheit. Zitat. Hier von Dresden aus ist im Dezember 1989 von dem Platz vor der nun wieder entstehenden Frauenkirche durch den Beifall der Dresdner zur Rede von Helmut Kohl das entscheidende Signal für einen radikalen Wechsel in den politischen Zielen gegeben worden. Aus dem Ruf »Wir sind das Volk« wurde der Ruf »Wir sind ein Volk«. Guido Knopp, Historiker, Zitat. Dieser 9. Oktober von Leipzig war der Tag der Entscheidung. Von Einheit aber war noch nicht die Rede, denn zum allerersten Mal erklang der Ruf »Wir sind ein Volk« am 20. November, ebenfalls in Leipzig. Die Abgeordnete Angelika Pfeiffer, CDU, im Bundestag, Zitat. Seit September 1989 sprach ich zu den Demonstranten in Leipzig »Wir sind ein Volk«. Wir sind ein Volk, der Ruf, mit dem die DDR-Bürger ihren Willen zur Einheit manifestierten? Der Satz, der sich über die Grenzen Deutschlands hinweg in das Gedächtnis der Menschen eingebrannt hat. Von »Wir sind das Volk«, wie es der Volkspolizei am 2. Oktober 89 in Leipzig von den Demonstranten entgegenschallte, zu »Wir sind ein Volk«, dem Ruf nach Einheit. Die Wende in der Wende eingeleitet durch den Austausch dreier Buchstaben aus »Das« wird ein. Viel zitiert, gelesen und gehört, aber historisch abgesichert? Wie war das nun damals im Herbst 89 wirklich? Die Spurensuche verläuft nicht ganz so einfach und klar. Das Archiv Bürgerbewegung in Leipzig, Monika Keller. Also wir haben in unseren gesamten Archivbeständen recherchiert und konnten auch kein Transparent zuordnen, was datiert ist aus der Zeit Oktober, November 1989. Auch nicht als Sprechchor. Auch auf Mitschnitten von Montagsdemonstrationen, auf Fernsehaufzeichnungen ist es nicht zu finden gewesen. Ähnlich die Antwort im Städtischen Museum in Leipzig. Nächste Nachfrage beim Zeithistorischen Forum. Professor Bernd Lindner, Autor zahlreicher Bücher über den Herbst 89, bei jeder Demonstration in Leipzig dabei. Diese Losung, wir sind ein Volk, und dafür gibt es meiner Kenntnis nach in Leipzig keinen Beleg, dass das gerufen worden ist. Ich habe es nie rufen gehört. Alles nur Einbildung? Verklärung der Erinnerung? Reinhard Hetzner, Autor des Buches Leipziger Ring, Aufzeichnungen eines Montagsdemonstranten, vermerkt unter dem Datum des 23. Oktober 89. Dann stimmt er in den Ruf »Wir sind ein Volk« ein und singt mit uns »Stasi in die Volkswirtschaft«. Eine Quelle, auf die sich auch die Bürtler-Behörde beruft. Aber jetzt, nach einem erneuten Blick in seine Originalaufzeichnungen, muss Tetzner wieder rufen. Bei genauerer Betrachtung und Vergleich muss ich sagen, an diesem Tag, am 23. Oktober, das kann nicht gewesen sein, das müssen Druckfehler sein. Wir sind ein Volk. Die Ausbeute der Bürtler-Behörde fällt nach einem Monat Dringlichkeitsrecherche in der Zentrale sowie in den Außenstellen überraschend mager aus. Dabei gehen Schätzungen davon aus, dass sich bei den großen Demonstrationen allein in Leipzig an die 3000 Stasi-Helfer und das Volk gemischt haben. Fleißig notierten sie die Texte der Losungen oder gaben sie in ein Diktiergerät. Sollte ausgerechnet der Ruf, der das Ende der DDR bedeutete, nicht erfasst sein? Kapitel 2. Der erste Beleg. Leipzig, 9. Oktober. Für diesen Tag rechnen die Organisatoren der Montagsdemonstration mit dem Schlimmsten. Sie fürchten heftige Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht. Ein Aufruf gegen Gewalt wird vorbereitet. Er richtet sich an beide Seiten, Demonstranten und Sicherheitskräfte. Der entscheidende Satz steht gesperrt geschrieben. Wir sind ein Volk. Und darunter? Gewalt unter uns hinterlässt ewig blutende Wunden. Unterzeichner des Flugblattes, Arbeitskreis Gerechtigkeit, Arbeitsgruppe Menschenrechte und Arbeitsgruppe Umweltschutz. Thomas Rudolph, Sprecher des Arbeitskreises Gerechtigkeit, formuliert den Text. 4 Tage vorher, am Abend des 5. Oktober, legt er den Vertretern der Gruppen den Entwurf vor. Wir sind ein Volk. Das ist ein Satz, der sich ganz normal ergab, weil ich deutlich machen wollte, dass diejenigen, die zwangsweise gerade beim Militär jetzt in der Gefahr standen, gegen die Bevölkerung vorzugehen, letztlich auch auf Seiten der Demonstranten standen. Und das wollte ich mit diesem Satz zum Ausdruck bringen. Und der Satz ist nicht unumstritten. Oliver Kloss erinnert sich an die Sitzung. Es gab das Problem, kann man da reinschreiben, wir sind ein Volk und derartig sich gemein machen mit den Sicherheitsorganen. Für einige Mitglieder der Gruppen ist der Satz nur tragbar, weil man ihn eben auch anders lesen kann. So auch für Rainer Müller. Deswegen hatten wir dann auch gesagt, gut, wir können den Satz so stehen lassen. Wir sind ein Volk und er wird in der einen Weise verstanden von den vielen, die auf der Straße sind. Zum anderen aber auch kann man ihn so schreiben, dass er sich nicht nur auf Bevölkerung in der DDR bezog. Sondern auch auf die der Bundesrepublik. Zwar steht der Ruf nach Einheit nicht im Vordergrund dieses Appells, aber man kann ihn herauslesen. Die Doppelbedeutung ist gewünscht. Manches Mitglied der Oppositionsgruppen wünscht sich noch mehr. Oliver Kloss. Da haben einige vertreten, nun gut, wir können mit dem Satz leben, denn er möge ein Stichwort geben für später. Im Nachhinein muss man nun einfach feststellen, dass es so gar nicht funktioniert hat. Es ist nicht zum Stichwort geworden, was jemals gerufen wurde. Also weder aus Dresden noch aus Leipzig sind mir solche Rufe bekannt. Im Büro der Lukasgemeinde wird das ganze Wochenende auf eingeschleusten Maschinen aus dem Westen gedruckt. 20.000 Flugblätter werden am 9. Oktober verteilt. Der Appell wird in der Nikolaikirche verlesen und der Deutschen Presseagentur zugeleitet. Die Recherche führt nach Jena. Dort soll er das erste Mal öffentlich gerufen worden sein. Genau eine Woche nach der entscheidenden Demonstration in Leipzig am 16. Oktober gehen die Bürger in Jena zum ersten Mal auf die Straße. Joachim Kramer, heute katholischer Pfarrer in Suhl, ist dabei. Eine Woche später, so berichtet Kramer, tauchen vereinzelt Deutschlandfahnen auf. Wo kamen die her, fragt sich Kramer. Ich habe in Jena am 23. Oktober beobachtet, dass Menschen in der Demonstration mit Fahnen über den Ring gezogen sind, in denen das Emblem nicht mehr vorhanden war. Ich habe dort selbst Rufe gehört, nicht wir sind das Volk, wir bleiben hier, sondern wir sind ein Volk. Ich habe damals mit Gesprächspartnern den Kopf geschüttelt und habe gefragt, wissen die, was die eigentlich hier sagen? Für mich war klar, der Zaun ist noch da. Woher also diese Gedanken kamen, waren für mich das unerklärlich und deswegen hat sie es auch so stark bei mir eingeprägt. Gruppierungen innerhalb des Demonstrationszuges. Kapitel 3. Die Kampagne. 11. November 1989. Zwei Tage nach dem Mauerfall. Tausende von DDR-Bürgern strömen über die Grenze. Die Bild-Zeitung schreibt: Wir sind das Volk, rufen sie heute. Wir sind ein Volk, rufen sie morgen. Am Tag zuvor sitzen Bild-Chefredakteur Hans-Hermann Tietje und Herbert Kremp, Chefkorrespondent der Welt in Brüssel, in Hamburg zusammen. Sie besprechen, wie auf die Maueröffnung zu reagieren sei. Herbert Kremp, Autor des Bild-Kommentars. Als bei den Montagsdemonstrationen der Ruf erklang, wir sind das Volk, war es für mich bei meinen Auffassungen selbstverständlich, dass ich sagte, das muss eigentlich heißen, wir sind ein Volk. Für ihn ist auch klar, die Wiedervereinigung wird kommen. Das war damals, also am 11.11.1989, also genau in dieser Novemberzeit, eigentlich noch gar nicht so ein Tenor der offiziellen Politik. Sofort nach dem Mauerfall notiert Peter Radunski, Chef der Öffentlichkeitsarbeit der Bundes-CDU, in seiner Kladde, Thema Wiedervereinigung jetzt besetzen. Wir sind ein Volk! Wir haben festgestellt und auch sehr stark und artikuliert das im Bundesvorstand Präsidium diskutiert, dass eigentlich die Selbstbestimmung nicht das sein kann, womit das Volk zufriedengestellt werden kann. Es gibt auch Zögerer in der CDU. Aber von den entscheidenden Köpfen, weiß Radunski, gibt es Rückendeckung. Dies hat es vorher auch in der Diskussion schon bei einigen Politikern gegeben, die eigentlich mehr dem Rechtsmitteflügel der CDU angehörten, zum Beispiel Alfred Dregger. Dregger, Fraktionsvorsitzender der CDU im Bonner Bundestag, macht schon am 8. November, einen Tag vor der Maueröffnung, im Bundestag unmissverständlich klar: Es gibt weder eine westdeutsche noch eine ostdeutsche, weder eine sozialistische noch eine kapitalistische Nation. Es gibt nur eine, und ich füge hinzu, unteilbare deutsche Nation. Hinter den Kulissen stemmt die Bundes-CDU in der Woche vom 11. bis 17. November einen Aktionsplan. Es gilt, die Meinungsführerschaft zu übernehmen. Eine Sitzung dabei war im Adenauers am 16. abends, eine sogenannte Kommunikationsrunde. Und bei dieser Kommunikationsrunde, da ist dann, das kann ich aus meinen Notizen deutlich sehen, gesagt worden, Kinder, wir machen ein Plakat, wir sind ein Volk. Das heißt, in Weiterentwicklung des Slogans, der auf den Straßen, der damals in DDR skandiert wurde, wir sind das Volk. Die Geburtsstunde des eigentlichen Slogans, der Kampagne, wir sind ein Volk. Die Bild-Zeitung weiß um ihre Durchschlagkraft. Herbert Kremp, Autor des Bild-Kommentars. Wir hatten natürlich eine Multiplikationskraft, die war enorm. Die lag natürlich weit über irgendeiner Plakataktion. Das ist ganz klar. Also was in der Bild-Zeitung damals stand, also in größerer Aufmachung, das wurde also mit Sicherheit allgemein registriert. Auf die Formel möchte ich es mal bringen. Die Öffentlichkeitsarbeit der CDU verfährt im November 1989 ebenfalls nach dieser Formel. Eine gute Politik ist ja dann im Dialog. Das eine hört man aus dem Volk, das andere gibt man ins Volk. Am 13. November, auf der ersten Montagsdemonstration nach dem Mauerfall in Leipzig, beobachtet Matthias Karkuschke, Lehrling in der Berufsschule der Deutschen Reichsbahn. An dem besagten 13.11. waren auch schon Stände von Westparteien, die halt ihre Plakate oder sonstiges Informationsmaterial feilboten dabei. Und weiter? Also ich habe beobachtet, dass halt diese Sprechchöre nicht irgendwie zentral gesteuert waren, sondern dass es sehr spontan von kleineren Gruppen immer ausging. Das war niemals, dass irgendwie 100.000 Leute gemeinsam gerufen hätten. Die Stimmung am 13.11. war halt schon, zumindest aus meiner Beobachtung, so, dass die Wiedervereinigung dort eine Rolle spielte und dass dort Leute einfach auch dabei waren, die genau in diese Richtung Dinge initiierten oder wo halt gesagt wurde, wir sind ein Volk oder wir sind das Volk. Und diese Sprüche wechselten sich halt schon durchaus ab und das ist halt in meiner Erinnerung so präsent und ich kann es halt definitiv auf den 13.11. machen, weil die Stimmung eine komplett andere war. Die Meinungen auf den Montagsdemonstrationen beginnen sich zu spalten. Die CDU schwört ihre Landesverbände auf die neue Aktion zur Deutschlandpolitik ein. Wir haben das nicht zentral gemacht, aber wir haben sehr frühzeitig gewissermaßen die Aufgaben aufgeteilt. Also wir haben gesagt, ihr Hessen, ihr kümmert euch um Thüringen beispielsweise, ihr Baden-Württemberger um Sachsen. Wir haben die dann auch alle gebeten, helft. Und dabei sind sicher auch junge Unionsleute nach den einzelnen Teilen der DDR gekommen und haben sicher auch da die Wandzeitung oder das Plakat »Wir sind ein Volk« hochgehalten. Kapitel 4 – Die Verbreitung. Aus einem schriftlichen Vermerk der CDU-Bundesgeschäftsstelle geht hervor: Versand an die Kreisverbände, Plakate »Wir sind ein Volk«, erste Auflage 12.800 Stück. Aufkleber, wir sind ein Volk, erste Auflage 100.000 Exemplare, zweite Auflage 300.000 Exemplare. Von den Aufklebern gibt es verschiedene Varianten. In einer frühen bekennt sich die CDU noch nicht zu ihrer Autorenschaft. Erst später ist im Kleingedruckten die Bundesgeschäftsstelle zu lesen. Die Aufkleber sind trapezförmig in Andeutung an eine wehende Fahne. Auf schwarz-rot-goldenem Hintergrund steht in Schreibschrift, blau, wir sind ein Volk. In welche Stimmung fällt der Aufkleber bei den DDR-Bürgern? Der Leipziger Rudolf Kompf ist am 18. November mit seiner Familie zum ersten Mal in West-Berlin. Am Abend schlendert er über den Kudamm. Plötzlich hatten wir Kontakt mit jemandem, der dort Zettel verteilte. Wir haben sonst einen so einen Zettel da genommen und es stellte sich heraus, dass das ein Autoaufkleber war. Und auf dem stand der Text, der uns dann so schwer berührt hat. Wir sind ein Volk. Und das war ein Schlag für uns, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir haben ja nie, auch zu dem Zeitpunkt, die ganze war ja gerade eine reichliche Woche offen, geglaubt, dass die DDR jemals zugrunde gehen können. Und jetzt auf einmal dieser Text, wir sind ein Volk. Und der Blitz war da, vielleicht ist das möglich. Zwei Tage später, am 20. November, bei der Montagsdemonstration in Leipzig. Michael Peter ist wie jeden Montag wieder dabei. Wir kamen aus der Grimmerschen Straße und da sind wir ganz langsam über die Straße rüber. Und es wurde gerufen, also keine Gewalt auf jeden Fall. Und wir sind das Volk. Und plötzlich hörte ich, wir sind ein Volk. Ich dachte zuerst, ich habe mich verhört, aber dann, es kam ja wieder, wir sind ein Volk und wir guckten uns gegenseitig an, waren erstaunt und erfreut, dass es eben aus der Masse kam und haben dann eben mitgerufen. Also auch in dem gleichen Rhythmus, also wir sind das Volk und wir sind ein Volk. Das war auch, dieser Rhythmus war da drin und das war ein sehr, sehr erhebendes Gefühl. Das nicht alle teilen. Die meisten der Befragten hören den Ruf nicht. Aber Pfarrer Günther Halb. Er ist an diesem Tag zu Besuch bei Freunden in Leipzig. Für uns war es ganz klar, dass der Anfang dieser Sloganrufe nicht von DDR-Leuten gekommen ist, sondern es waren Leute aus dem Westen. Von solchen Teilnehmern waren auch Plakate und Fahnen und alles Mögliche mitgebracht worden. Klaus Landowski, damals Generalsekretär der Berliner CDU, erinnert sich. Der Satz hat die Leute erreicht. Und Journalisten haben das auch vernünftigerweise so geschrieben. Kampagnenfähig den Satz haben wir gemacht. Wir sind ein Volk wird zum Motto der Allianz für Deutschland im letzten Volkskammerwahlkampf. Von Mitte Januar 1990 an wird er in der DDR flächendeckend plakatiert. Am 18. März gewinnt die Allianz für Deutschland, der Ostverbündete der CDU, die Wahlen. Rainer Müller, Mitunterzeichner des Appells vom 9. Oktober, dazu. Auf den Wahlplakaten warb die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Lothar de Maizière mit dem Spruch, und es war so dargestellt, dass es ein Ausspruch wäre, den Lothar de Maizière getätigt hätte. Und er war wohl auch als Spruch von Lothar de Maizière, als Zitat gekennzeichnet. Und deswegen dachten wir, das können wir so nicht stehen lassen. Dann müssen wir doch mal öffentlich auftreten dafür, dass es nicht die Sache der CDU war, dieses Zitat in die Welt zu setzen und diesen Spruch, wir sind ein Volk, sondern dass wir damals am 9. Oktober auf unserem Flugblatt sagen, wir sind ein Volk. Kapitel 5. Und immer noch Fragen. Wir sind ein Volk. In der Sammlung des Deutschen Historischen Museums in Berlin findet sich ein Schmuckstück von Transparent. In Form der heutigen Landesgrenzen auf schwarz-rot-goldenem Hintergrund steht der Slogan in weißer Schrift. Berlin ist besonders hervorgehoben. Datiert ist das Transparent auf Herbst 89. Aber wann und wo tauchte es auf? Die Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums teilen mit, sie würden es auch gerne genauer wissen. Der 9. November kann es nicht sein. Auch wenn es im zweiten Band der von Etienne François und Hagen Schulze herausgegebenen aufwendigen Reihe »Deutsche Erinnerungsorte« so vermerkt ist. Der Leipziger Historiker Hartmut Zwar ist verärgert über das, was er nach dem Druck des Buches entdecken muss. Dort habe ich einen Beitrag drin, »Wir sind das Volk«, hatte Bildvorschläge gemacht und dann erscheint auf Seite 261 eine Abbildung »Wir sind ein Volk«, so ein Transparent, das ein Demonstrant hochzeigt, und die Bildunterschrift lautet Demonstration in Berlin am 9. November 1989. Also am 9. November hat keine Demonstration in Berlin stattgefunden und schon gar nicht unter einem solchen Slogan. Diese Abbildungsbeigabe ist falsch. Eine weitere Abbildung des Transparents mit der Aufschrift Wir sind ein Volk findet sich in dem 1989 beim Forum Verlag erschienenen Buch Jetzt oder nie Demokratie. Der Leipziger Fotograf Matthias Hoch nimmt es am 13. November 89 auf, nach der Montagsdemonstration. Und da habe ich dieses Plakat, Wir sind ein Volk, abgestellt am neuen Rathaus gesehen. Ich habe es aber während der Demonstration nicht bewusst wahrgenommen. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Zwar nicht zu sehen, aber zu hören ist der Satz in der langen ARD-Dokumentation, die die Ereignisse vom Herbst 89 Revue passieren lässt. Eine Koproduktion des Mitteldeutschen und des Bayerischen Rundfunks mit dem Titel »Im Sog der Einheit«, Erstausstrahlung 1994. Wiederum Leipzig, hier am 18. Dezember. Eine kurze Sequenz von etwa 10 Sekunden zeigt die Masse der Demonstranten. Dann eine kleine Gruppe, die eine DDR-Fahne zerreißt. Der Ruf ist zu hören, doch Ton und Bild sind nicht synchron. Wo sind die Rufe? Wer sind die Rufe? Die Frage stellt sich auch bei diesem O-Ton. Viele Medien bedienen sich des Tondokuments. Ein zweites war auch nach intensiver Recherche nicht aufzufinden. Der verwendete Ruf stammt aus dem Archiv des Deutschlandfunks. Ort und Datum des historischen O-Ton-Schnipsels konnten nicht mehr rekonstruiert werden. Als eine mögliche Quelle wird ein Fußballspiel des FC Bayern in Nürnberg im Herbst 89 genannt. Wir sind ein Volk. Hier und da wurde er gerufen. Als Massenruf aber ist er von Anfang Oktober bis in den Dezember 89 hinein in der DDR nicht zu hören. Ganz im Gegensatz zu Deutschland einig Vaterland, der Zeile aus dem Bechertext der DDR-Nationalhymne. Über zwei Jahrzehnte ist es eine Hymne ohne Text. Ab dem 13. November wird Deutschland einig Vaterland immer lauter skandiert. Ist Wir sind ein Volk nicht griffiger? Professor Bernd Lindner, Zeithistorisches Forum Leipzig. Wenn er griffiger gewesen wäre für die Leute hier, dann hätten sie ihn auch gerufen. Dass sie ihn nicht gerufen haben, sagt ja, dass es nicht ihre Losung gewesen wäre. Wir sind ein Volk, die Formel, in der alles zusammenrinnt. Der Spruch der Medien und Politiker. Hartmut Zwar. Wie Dinge sich ausbreiten, wie Gerüchte sich ausbreiten, wie ein Slogan sich ausbreitet, wie eine solche Sache im Grunde genommen, dass sie so passförmig ist, dass sie so hineinpasst in dieses große Ereignis, das den Status quo in Europa stürzt. Bild am Sonntag vom 3. Oktober 2004 zum Tag der Deutschen Einheit. Vor 15 Jahren fiel die Mauer zwischen Ost und West. In Berlin schlossen sich Menschen aus beiden Hälften der Stadt unter dem Brandenburger Tor in die Arme. Unter den Augen der ganzen Welt jubelten sie immer wieder den einen Satz: Wir sind ein Volk.